Schiff ist groß, Meer ist breit, Schiff fährt los, kommt nicht weit. Bla, bla, bla, viel zu lang, aber da Untergang. Eis erscheint, Flucht misslingt, Winslet weint, Leo singt. Sie ist smart, kommt davon, und my heart will go on.